Ein dreiseitiger Angriff der US-Streitkräfte aus der Luft, zu Lande und von der See. Hunderte Kriegsflugzeuge bombardieren irakische Flugfelder, Straßen und Kommunikationseinrichtungen und der CIA stürmt die Labore für Massenvernichtungswaffen. Ein solches Szenario beschrieb heute die New York Times ihren Lesern. Sie veröffentlichte Pläne für einen Aufmarsch gegen den Irak. Verbunden bin ich jetzt mit unserem USA-Korrespondenten Siegfried Buschlüter. Guten Tag, Herr Buschlüter. Guten Tag, Frau Rossius. Bush hat bisher ja immer betont, dass er eben keine Pläne für einen Angriff gegen den Irak habe. Was ist denn von dem zu halten, was die New York Times da publik gemacht hat? Das ist ein militärisches Planungsdokument für einen Angriff auf den Irak. Ziel ist der Sturz Saddam Husseins und Bush hat in der Tat zuletzt bei seinem Deutschlandbesuch wiederholt, ihm liege kein Plan, kein konkreter Plan für einen Angriff auf den Irak vor. Diese Erklärung wird durch dieses Dokument nicht widerlegt. Es ist eine von mehreren Optionen. Dieses Papier sieht einen Großangriff, wie Sie sagten, von drei Seiten vor. Aus dem Norden, dem Süden und dem Westen. Dabei sollen zigtausende von Soldaten, die Zahl wird nicht genannt, aber insgesamt werden es wohl so zwischen 200 und 300.000 sein, wahrscheinlich von Kuwait her in den Irak einfallen. Und es sollen gleichzeitig tausende von Zielen, darunter Flugfelder, Straßen und Nachrichtenverbindungen aus der Luft angegriffen und ausgeschaltet werden. Dieses Geheimdokument wurde laut New York Times von Planern des US-Zentralkommandos in Tampa, Florida, ausgearbeitet und besteht aus einer Reihe von Dias. Die New York Times berichtet, die Planung befinde sich noch in einem vorläufigen Stadium, sie sei noch nicht endgültig und dieses Dokument sei bisher weder Verteidigungsminister Rumsfeld noch dem Generalstab noch dem zuständigen Befehlshaber General Tommy Franks vorgelegt worden. Es biete aber, so die New York Times, einen aufschlussreichen Einblick in die Überlegungen der Planer. Und an einer Stelle spricht die Times von einem Konzept für einen Krieg gegen den Irak, also noch nicht von einem konkreten Plan. Die Vorbereitungen für eine Großoperation, das kann man nun abgesehen von diesem Plan auf jeden Fall sagen, sind im Gange, sie laufen. Es werden mehrere Stützpunkte in der Region ausgebaut, die Produktion von Präzisionsmunition ist erhöht worden. Die ist ja durch den Antiterrorkrieg in Afghanistan weitgehend erschöpft und der Vorrat an Waffen, Munition und Ersatzteilen in Lagern, sowohl in den USA, hier als auch im Nahen Osten, wird aufgestockt. Es sind aber noch mehrere Fragen offen, zum Beispiel, wo denn die amerikanischen Luftlandetruppen und die Bodentruppen vor dem Angriff stationiert werden sollen. Die Erlaubnis von Staaten in der Region ist völlig offen. Dieser Plan enthält noch keinen Zeitplan, weder für den Angriff noch für den Countdown. Und es gibt keine Hinweise auf eine mögliche Reaktion Saddam Husseins. Der wird ja noch nicht tatenlos zuschauen, wenn die Vorbereitungen dann anlaufen. Also das Ganze noch eher Theorie zurzeit, obwohl von der New York Times heute veröffentlicht. Vielen Dank, Sigrid Buschlüter aus Washington.